Ja, ich habe eigentlich noch einen Haufen Fragen, aber ich weiß gar nicht, wenn ich die bündeln kann. Eine, die mir noch auf der Zunge brennt, ist eigentlich politisch. Ist man da politisch tätig, wenn man am Computer sitzt? Ist man da links oder rechts oder in der Mitte? Ja, also ich würde sagen, eigentlich nicht. Es hat keinen Einfluss. Gut, es gibt vom Deutschen manchmal so sogenannte braune Software, also Nazi-Ware, wo da digitalisierte Hitler so rumschreien und so. Ist eigentlich aber nicht, also ist meistens halt primitiv programmiert, schlechter Also Sound und so. die stehen zu den Programmen so, dass das nicht gut findet. Dass es Ja, primitiv findet es und bringt nicht viel, bringt nicht finde ich. viel. Ist auch nicht der richtige Weg, über Computerszenen so etwas zu verbreiten. Ja, finde ich eigentlich auch. Aber was ist denn der richtige Weg? Was ist die Zukunft? Also, wir haben viele jetzt zum Beispiel, wenn ich mal etwas anführen, wir haben viele immer gesagt, warum. Freddy, warum tust du keine CD zu, zum Beispiel? Man hört ja jetzt schon, man kann CDs schon brauchen als Speicher für Computer, CDs als Platte, als Ersatzplatte sozusagen. Also ich habe noch keine zu da bis jetzt. Aber ich glaube, Future-Gedanken sind doch, dass man bis in ein paar Jahren, und das geht sehr schnell, man hat das gesehen an deren Entwicklung, dass man eigentlich in Zukunft gar nicht mehr in den Schallplattenladen rein muss gehen, sondern dass man eigentlich mit dem Modem nur muss den Schallplattenladen anwählen, kann dann Duftliste schauen am Computer, was die für ein Angebot haben an Schallplatten und Informationen und kann das direkt über den Computer einlesen, in Computer rein. Das heißt im Moment noch nicht. Im Moment hat der Computer noch nicht so viel Platz, aber mit den neuen Chips, die jetzt gerade rausgekommen sind, ist doch immerhin, was ich gehört habe, mehr als ein Verdoppelungsplatz. Speichermöglichkeiten werden immer grösser. Und ich glaube, das liegt nicht so weit weg in naher Zukunft, dass man kann direkt Platten einlesen in Computer, dass man gar keine Platte mehr braucht. Weil CD, die sind ja gar nicht das, was man versprochen gekriegt hat. Die sind ja immer anfällig und sie sind gar nicht so stabil und gehen ebenso schnell kaputt, fast wie Platten. Und all die Versprechungen, dass man die kauft und so wie ich das sehe, bringt das gar nicht so viel auf die Zukunft. Weil eben, ich glaube, in der Zukunft das meiste, auch Bestellungen im Kaufhaus wird gemacht vom Computer, der Reis wird bestellt vom Computer und eben auch so, dass vielleicht private Anbieter wie ihr das sind, dass man bei euch auch kann Musik bestellen, zum Beispiel. Oder ein Programm. Dass man vielleicht einmal im Fritz zur Hochzeit nicht eine Flasche Wein bringt oder sonst etwas schenkt, sondern dass man ihm ein neues Computerprogramm bringt, mit einer guten Einrichtung drauf. Könnt ihr euch das vorstellen? Also es ist schon nicht gerade so, dass wir da eine Art Kaufhaus sind und dass man bei euch kann Bestellungen aufgeben kann und wir tun das da. Ich meine in Zukunft, nicht heute und morgen. Ja, ich glaube auch nicht, dass das der Fall wird sein, dass wir da gross Zeugs werden verschicken und versenden. Wir sind eben einfach Kein eine Versandhaus. Ansammlung von ein paar coolen Freaks und Aha, so wird es ja aha. bleiben. Coole Hoffe ich. Freaks. Ja, gehen wir es mal um, das Mikrofon in der Runde, schaut mal, was kommt. Ja, wir wollen vielleicht nochmal unsere Adresse bekannt geben. Genau, das finde ich richtig. Vielleicht hat sich doch noch einer entschieden, uns mal dorthin zu kutschieren. VW-Bus wäre Gut, ideal, oder? dann geben wir jetzt nochmal die Chance, dass alle nochmal ein Bleistift holen, ein Stück Papier und geben die Adresse ganz langsam nochmal durch. Gut, sind ihr bereit? Okay. Gut, also ich fange an. Ich würde dann schreiben an Setrox, also Setrox, postlagernd. In 8036 Zürich. Gut, das langt. Ja. Okay. Und da kann man mit euch Kontakt aufnehmen. Vor allem eben die Leute sind gefragt, wo es Auto haben und wo der Plausch haben, ein bisschen dabei sein bei der Sein und ein bisschen mitzumachen und nicht lang sind vor Entschluss, sondern spontan können sagen, heute gehen wir mal nach Holland oder heute gehen wir schnell einen Besuch machen dort im Nachbarländli und Gedanken austauschen, Diskette austauschen und so weiter. Ist das in eurem Interesse? Ja. Ja, dann sag doch etwas. Ja! Ja. Ja, wenn ich sehe, mit meinem Blick auf die Uhr, sind wir schon langsam, aber sicher am Ende noch, aber ich glaube, es reicht immer noch für eine tolle Aufnahme von euch, dass wir nochmal etwas einspielen. Und wenn ich sehe, ist da der Jerry gerade dran, wie wild, am Mixer und kriegt etwas rein. Let's go!